Sofa Genossen. Nee, warte mal, ich muss mal neu anfangen. Hallo, hallo, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Museum Bug Podcast. Hier sind wir wieder, die Martha und der Matthias und der Jörg. Genau, wir sind nämlich der Museum Bug Podcast und wir gehen immer schön in eine Ausstellung, meistens in Berlin, manchmal aber auch woanders. Und dann gehen wir da wieder raus, essen was und reden da mit frischen Erinnerungen drüber. Genau, das machen wir nämlich heute. Und Bier. Ja, ja, und Kaffee und stimmt, Wasser. Ich brauche eigentlich auch was zum. Naja, ich mach mal hier ganz. Ja, Prost. Prost. Prost, die Käfer. Genau, und heute waren wir gar nicht JWD, wo wir letztes Mal waren, ne? 30.000 Kilometer weit weggefahren, sondern heute sind wir eigentlich vor die Haustür von Matthias gefahren, ins Museum in der Kulturbrauerei, heißt das so? Ja. Ja, genau. Heute ist Museum Bug Prenzlauer Berg Edition. Ja, genau. Wir haben auch schon die Straße gekehrt und ich, das ist heute Kehrwoche. Genau, rauskehrt. Genau, und da in dem Museum gibt es nämlich eine Ausstellung, die heißt. Wie heißt sie nochmal? Alltag in der DDR. Dankeschön. Da waren wir heute drin. Martha, was ist los? Museum Bug, der professionelle Museumspodcast. Genau. In deiner Erinnerung waren wir eigentlich nur auf dem Street Food Market. Ja, ja, da waren, genau, wir, da waren wir hinterher und haben dann noch ein bisschen was gegessen. Ne? Gut, aber bevor wir uns über dieses kleine, feine Museum unterhalten wir uns mal über andere Themen. Ne? Und ich habe natürlich, jetzt ihr guckt mich schon alle so ängstlich an, ich habe natürlich hier eine riesen Liste wieder, ne? Mit durch. Oh nein, nicht schon wieder. Also vielleicht das Aktuellste. Matthias hatte letztes Mal, war der noch arbeitslos. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, auch liebe Arbeitgeberinnen und liebe Arbeitgeber, habe ich eine traurige Nachricht für euch. Matthias ist nämlich nicht mehr am Arbeitsmarkt verfügbar. Da sind wir sehr froh drüber. Chance, Matthias, willst du kurz selbst berichten oder sollen wir über dich berichten? Möchtest du dich gern zurücklehnen? Wenn ich mich noch weiter zurücklehne, liege ich, glaube ich. Ich berichte gerne tatsächlich. Ich bin untergekommen und das. Ich kann auch sagen, wo. Ich bin noch mit Museumsthemen betraut, aber nicht mehr im Museum. Ich arbeite jetzt bei einer Agentur, bei C4 Berlin. Die dunkle Seite. Genau, die dunkle Seite, die mit dem guten Kaffee. Genau, da bin ich jetzt gelandet und ganz glücklich. Und das Coole ist tatsächlich, dass mein Jobaufruf via Twitter zum Erfolg geführt hat. Also das heißt, wenn ihr euch da draußen auch mal denkt, oder wenn ihr auf Jobsuche seid und euch fragt, was kann ich eigentlich machen? Also ich kann tatsächlich Social Media empfehlen als Hilfe bei der Jobsuche. Ich bin selbst überrascht. Sehr, sehr cool. Und da sitzt du jetzt immer schön in deinem 60er-Jahre Werner Panton Chefsessel, Füße hoch, ja, und immer schön so ein Cold Brew in der Hand, ne? Genau. Und irgendwie, ja, das, ich kann gar nichts dazu sagen. Das ist exakt das, was ich mache den ganzen Tag. Genau, nee, das ist sehr, sehr cool. Bist ganz anders und doch auch ein bisschen ähnlich. Also sehr spannend. Denn nur der Kaffee ist anders. Genau. Aber hast du das jetzt gerade mitbekommen, dass der Kaffee da besser ist? Ich bin ja so ein bisschen, wir haben hier den geilsten handgemahlenen Kaffee. Martha und ich haben uns wirklich jahrelang, wo wir zusammen im Büro saßen, dich mit den besten Kaffeespezialitäten versucht zu verwöhnen. Und jetzt das. Nee, es ist mir auch irgendwann alles zu viel geworden, dieses ganze Low-Fat, Half-Milk, sonst was. Ich komme da nicht mehr hinterher, ich brauche einen ganz einfachen Kaffee. Ja. Den kriege ich jetzt gut serviert. Verstehe. Ja, da sind wir sehr froh, allerdings auch wieder nicht. Ne? Und ich sind jetzt wieder ganz jetzt ja alleine im Büro und sind da ganz und weinen allein, da immer. Allein. Ja. aber vielleicht kommen wir bald auch drüber hinweg. Ich weiß nicht, Martha, was meinst du? Nö, ob ich da nicht drüber hinweg. Nee. Ja, also du hast das schon eine Wunde hinterlassen, Matthias, ne? Und das kannst du auch in der einen oder anderen Form vielleicht versuchen, wieder gut zu machen. Zum Beispiel mit Bier, das versuchen wir heute. Dann hatte ich mir noch was aufgeschrieben, nämlich Thema Podcast-Statistik. Ah, was für ein sexy Thema. So was gibt es. Da hatte ich nämlich überlegt, wenn man sich mal so die Download-Zahlen bei uns anschaut, ne? Ich frage mich immer, warum irgendwie eine Folge mehr runtergeladen wird als eine andere. Mhm. Also zum Beispiel die vorletzte Folge war das, glaube ich, zum Alten Museum. Die haben sich auch wieder angehört, aber die gingen halt irgendwie echt im Vergleich zu anderen nicht so richtig gut, ne? Und ich frage mich immer, woran liegt das? Liegt das dann irgendwie an einem Alten Museum? Also liegt das an dem Thema oder liegt das an Corona oder woran liegt das eigentlich? Habt ihr irgendwelche Vermutungen? Dabei, wir lieben alle Folgen gleich, ja. Deswegen ist das so schwierig einzuschätzen. Ja, genau. Ja, und das hat ja auch nichts damit zu tun, wie gut die Folge ist, weil die wurde ja dann, wenn sie nicht runtergeladen wurde, ja noch gar nicht gehört. Sie hatte, weil wir alle toll sind. Ich glaube, ich habe den Verdacht, dass es ein bisschen am Engagement der jeweiligen Museumseinrichtungen vielleicht liegt, die auch so Folgen dann mal ein bisschen mehr teilen. Ach, darauf oder den Mitarbeitern sagt, hört euch das mal an, das glaube ich tatsächlich. Ja. Da ist, glaube ich, die SPK und die SMP sind da ein bisschen langsam. SPK und SMB. Danke. Ja, das glaube ich tatsächlich. Sind die ein bisschen langsam, ne? Marta, hast du noch eine Vermutung? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir mal so eine Umfrage machen. Ja, Wetter ist vielleicht. Ist doch immer so beim Museum. Stimmt, ja. Podcast ist ja auch so ein echt sehr wetterabhängiges Medium. Das stimmt schon. Aber ich finde das ganz spannend und vielleicht wäre an der Stelle jetzt mal ein Aufruf mal zu machen. Wieso mögt ihr eigentlich die Folge zum Alten Museum nicht, Leute? Wieso hasst ihr die SMB so sehr? Genau. Nein, Quatsch, aber ihr könnt das mal wir sagen. Wir können auch für die keine Besucherbefragung machen. Genau, das ist hier Museum Park Statistics. Könnt ihr genau, anheuern. Genau, ihr könnt uns mal schreiben auf museumbug.net oder als Museumbugcast bei Twitter. Hört ihr eigentlich alle unsere Folgen oder lasst ihr auch mal eine aus, weil ihr sagt, das interessiert mich nicht? Oder was ist da euer Kriterium? Das würde uns interessieren. Ja, genau, das würde uns interessieren. Genau, aber da ist vielleicht noch, kann ich noch ganz gut auf den nächsten Punkt in meiner Liste hinüberleiten, weil wir ja gerade über die SMB und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gesprochen haben. Da gibt es nämlich eine Meuterei auf der Museumsinsel. Geil. Ja. Ja, lauter so Leute mit Holzbeinen und Augenklappen, die lassen sich jetzt da nicht mehr irgendwie schlecht behandeln. Ja. Habe ich nicht mitbekommen. Hast nicht mitbekommen. Also wir hatten ja schon, im Museum Park hatte natürlich auch brandaktuell berichtet über das Gutachten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ah. Und jetzt ist es aber nochmal ein Schrittchen weitergegangen, nämlich jetzt haben ganz viele Museumsdirektorinnen und Direktoren der Stiftung haben halt so einen gemeinsamen Brief verfasst an den Herrn Partzinger, unseren lieben Freund Hermann. Wie? Herr Mann? Ja. Nee, Herr. Ja, der heißt ja Hermann Partzinger. Hermann Partzinger heißt er. Ach so. Ja. Ich dachte, der ist Herr Hermann. Genau. Worin die nämlich schreiben, Hermann, so kann es nicht weitergehen. Hermann, so nicht. Du versuchst hier die Stiftung zu revolutionieren, indem du mit alten Strukturen weiterarbeitest. Ne? So kann man das vielleicht, oder? Kann man das unter so den Talaren, ne? Ja. Yeah. So in der Richtung. Der Muff von 1000 Jahren. Ja. Oder habe ich noch was vergessen, Matthias? Du bist da ja eigentlich immer mehr drin. Federführend, könnte man vielleicht sagen. Du hast diesen Brief verfasst. Genau. Als Ghostwriter. Genau, diesen und noch viele andere. genau, nee, also ich glaube, da geht es tatsächlich so rund und es waren ja wirklich alle Direktoren der ganzen staatlichen Museen zu Berlin, haben sich ja zusammengeschlossen. Und gesagt, sie wollen vor allem beteiligt werden eben an diesem Prozess. Und jetzt gibt es ja wohl irgendwie eine Gruppe und es sind wohl, glaube ich, auch schon Vorschläge jetzt erstellt worden, welche Änderungen da genau zu machen sind. Die müsste man sich mal nochmal anschauen. Auf jeden Fall ist da aber nicht wie gefordert quasi alle Direktoren der SMB beteiligt. Also irgendwie, es wird quasi von oben die neue Veränderung angekündigt und alle anderen sollen mitspielen, aber sie können selbst nicht daran teilhaben. Also ganz davon abgesehen, dass irgendwie so wie der normale Museumsnutzer daran teilhaben kann, da auch nochmal eine Frage wäre. Ja, oh mein Gott, aber das wäre ja dann nochmal eine Meuterei 2.0, ne? Ja. wenn jetzt auch noch die Besucher daran mitbeteiligt werden sollen, die neue Stiftung umzumodeln, die Stiftung umzumodeln. Kommen wir denn dahin? Wo kämen wir denn dahin? Anarchie. Was? Anarchie. Ja. Hm. Anarchie. Anarchie auf der Museumsinsel. Das wäre echt geil, wenn die jetzt so eine zusammen, die Direktoren so eine übergreifende Ausstellung machen zum Thema Anarchie. Das fände ich ganz cool. Genau. Da könnte man viel mit Feuer arbeiten. Ja, einfach alles abfackeln. Und dann mit der Harfe klimpern nebenbei, während alles brennt. Nee, abfackeln, da hat man andere schlechte. Ist nicht gut für das Klima auch, ne? Nee, sowas mag ich nicht. Das stimmt. Und jetzt der letzte Punkt auf meiner Liste über die Sachen, die in der letzten Zeit so abgegangen sind. Das war mal auf Twitter kurzzeitig Thema, und zwar die Frage: Sollten Museen für ihre digitalen Inhalte oder ihre digitalen Angebote Geld verlangen? Nein. Ja, war das jetzt wirklich eine Antwort? Ja. Die Antwort lautet nein. So, gut. Echt, das war eine Umfrage und was kam da raus? Nee, es war keine Umfrage, sondern das war, wenn ich mich recht entsinne, war das irgendwie, so ein Sommerloch-Thema im Handelsblatt. Irgendwie, wo irgend so ein dahergelaufener hast du Typ. Handelsblatt-Abo hast du das? Ja, genau. Das Handelsblatt-Abo habe ich dann erneuert als Premium. Nein. Auf jeden Fall irgendwie so ein dahergelaufener Startup-Typ, der Museen halt Museen die, Angebote macht, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also der digitale Angebote für Museen entwickelt, so hatte das in diesem Artikel wohl geäußert, und entsponnen sich so eine kleine Diskussion darüber auf Twitter, ob man das als Museum machen könnte. Denn man nimmt ja, also Museen nehmen ja auch Eintritt irgendwie, wenn du da analog irgendwie hingehst. Und wenn man jetzt, so die Logik so dahinter, wenn man jetzt halt auch tatsächlich ein gutes Angebot hat, also jetzt nicht nur irgend so ein Wald und Wiesen irgendwas, dann könnte man das ruhig auch mal auf den Prüfstand stellen, ob man das nicht auch so machen könnte. Ne? Also ich muss sagen, zu einem gewissen Grad kann ich das nachvollziehen, aber ich bin da mehr bei so einem englischen System. Also so nach dem Motto Spenden. Hier, ja gut, Spenden, okay, aber halt vor allem dieses, hier ist die Dauerausstellung, da könnt ihr halt immer rein, es kostet nichts. Mhm. So, jetzt haben wir aber mit viel Geld, viel Aufwand und auch was ganz Tolles, eine Sonderausstellung konzipiert, und da gibt es vielleicht auch digitale Sachen noch dabei. Wenn ihr da gesondert rein wollt, zahlt bitte was dafür. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, weil da ist irgendwie eine gesonderte Leistung irgendwie erbracht worden. Da ist auch nochmal, das ist nur für eine gewisse Zeit zu sehen auch und so. Ja, aber dann ist es auch wieder so ein Zwei-Klassen-Ding, oder? Total, aber ich finde eher dann so, hier ist immer offen, hier könnt ihr immer alles nutzen, jetzt gibt's mal was Besonderes. Dann, also diese Argumentation kann ich irgendwie nachvollziehen, aber nicht dieses, ja, wenn sie aber diesen Audioguide oder dieses coole 3D-Gimmick nutzen wollen, dann müssen sie nochmal zahlen. Das finde ich irgendwie fies. Ich finde sowieso, dieses nochmal zahlen, finde ich, geht gar nicht. Also entweder bezahlt man einmal Eintritt und dann ist gut und dann kannst du auch alles nutzen. Ja. Und im digitalen Raum finde ich es auch schwierig, da irgendwas zu verlangen, weil es irgendwie so, das ist dann nochmal so eine Extra-Diskussion. Da ist ja eigentlich immer alles kostenlos. Oder halt mit Werbung. Also ja, mittlerweile ja auch nicht mehr, genau. Versteckt, ja. Nicht kostenlos. Aber ja, genau, so, man könnte halt, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, aber gerade so Einrichtungen, die, also es kommt immer, finde ich, aufs Angebot an. Wenn es ein Bildungsangebot ist, sollte es frei sein. Es ist einfach so. Also ich finde einfach, da ist die Schwelle zu hoch, wenn es irgendwas kostet. Wenn es eine Art, keine Ahnung, Entertainment-Angebot für reiche Erwachsene ist, dann kann das richtig was kosten. Ja, wenn also, ich einen Kindergeburtstag buchen will, dann kostet das auch was, so im Normalfall. Ja, oder das, aber das ist ja kein digitales Angebot. Nee, aber es ist auch ein Zusatzangebot. So, ja, dass genau. Aber ich meine, wir haben ja oft in Ausstellungen mittlerweile die Tendenz, dass Inhalte, die normalerweise in der Ausstellung irgendwie cool verbaut werden könnten, auch wenn man sich bemühen möchte, mittlerweile dann in den digitalen Bereich geschoben werden. Also ich meine, wie oft habe ich schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, nee, den Text machen wir da nicht hin, den machen wir dann digital. Und ich sage halt, nee, Du brauchst du nichts Digitales, lass das mal. Das fand ich irgendwie ein bisschen dreist, wenn ich jetzt in die Ausstellung gehe und dann hörst du, ja, wenn sie die Basistexte lesen wollen, die sind umsonst, aber alles darüber hinaus, da müssen sie zahlen. Man sollte nichts zusätzlich bezahlen müssen, finde ich. Also Das geht einfach nicht. Ich finde, das ist eine interessante Frage, ne? Es kommt ein bisschen darauf an, auf was für ein Museum du bist. Also ich finde, bei einem öffentlichen, vom Staat geförderten Museum sollte es umsonst sein. Wenn ich jetzt ein privatwirtschaftliches Museum bin, ich meine, guck dir irgendwie Madame Tussauds an, ja? Wenn ich zu Madame Tussauds gehe, weiß ich auch, ich zahle. Nee, ist kein Museum, aber ich zahle dann auch einmal Eintritt. Und da finde ich es aber auch okay, wenn ich im Nachhinein, wenn ich in irgendeinem Stand da drin ein Foto machen will, wenn ich irgendwas mache, dass ich da noch was. Aber dann ist es auch bei Phantasialand so und beim Europapark und. Ja, gut, aber ich meine, im Endeffekt, privates Museum ist nichts anderes, ja. Ja, du. Genau, also das würde ja auch einfach bedeuten, da würdest du ja irgendwie in die Marktwirtschaft total irgendwie regulierend eingreifen, wenn du jetzt sagen würdest, selbst privatwirtschaftlich organisierte Museen müssen ihre Angebote halt. Ja, das machen, wie sie wollen. Ist ja kein Verbot, aber es geht ja um die, was man da meinte, ist ja so die Grundfrage dahinter. Ja. Und ich glaube, aus reiner Museums, wir sind hier für alle da und machen Bildung und so, Ansatz, würde ich sagen, alles umsonst. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich halt hinsetze und mache hier das Senfmuseum irgendwie auf und dann gibt es da eine Senfverkostung drin, dann kostet die halt was, ja, wenn ich daran teilnehmen mag. Die muss nicht umsonst sein. So. Ja. Ja, das stimmt. Aber jetzt haben wir ja eigentlich auch so Privatwirtschaft, staatsgetragene Museen und so. Kommen wir so langsam in den Bereich unseres heutigen Themas, nämlich die Frage, diese eine Frage mit der DDR. Gibt es da nur eine Frage? Wie war das da eigentlich? Wie war das eigentlich in der DDR? Unrechtsstaat. Genau. Nee, lass uns doch. Nee, wir fangen ja anders an, haben wir gesagt. Was war eure Erwartung? Nein. Wir haben doch gesagt, wir fangen damit an. Haben wir das nicht gesagt, dass wir anfangen mit damit? Es war nicht alles schlecht. Ach so, es war nicht alles schlecht in der DDR. Genau. Die haben Autobahn gebaut. Nee, warte, Fahrradwege. Mann, ey, du bist so schlimm. Zuerst will er hier Sachen verbrennen und dann dazu auch neue Musik machen. Und dann, und jetzt sowas. Boah, Mann, ey. Ja. Wir können ja nochmal neu anfangen. Also, wir waren ja in der Ausstellung, die hieß Alltag in der DDR. Genau. Ne? Und vielleicht können wir nochmal kurz sagen, Kulturbrauerei, Prenzlauer Berg, was ist das denn eigentlich für ein Ding? Weil kommen ja nicht alle aus Berlin, ne? Ja, und auch, wie das eigentlich eingegliedert ist, in welcher Organisation. Ja, Martha. Ne, soll ich das mal sagen? Schieß los. Also, die Ausstellung Alltag in der DDR in der Kulturbrauerei, die ist nur ein ganz kleiner Teil vom Haus der Geschichte. Das Haus der Geschichte, das gibt's ja ganz oft hier in Berlin, also überall vertreten, aber auch in Bonn und das in. Das ist die Hauptsache, die Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Genau. Ja, ein ganz und hervorragender. Und irgendwo gibt es sie noch in. Titel. In Leipzig? Nee. Ja, da gibt es die auch, genau. Leipzig, da gibt es zeitgeschichtliche Forum in Leipzig. Genau. Und hier in Berlin gibt es halt den Tränenpalast zum Beispiel. Genau. Jörg hat ja gesagt, was ist das eigentlich? Was ist in der Kulturbrauerei? Ja. Naja, das da wird Kultur gebraut. Genau, genau. Also. Da könnt ihr Culture Brew. das ist ein altes Brauereigelände tatsächlich. Kannst du das nochmal sagen? Brauereigelände. Ah ja. Das besteht also ganz viele schöne alte Backsteinbauten um einen großen, so L-förmig geformten Innenhof, gepflasterten Innenhof gruppiert. Und dieses alte Brauereigelände ist quasi wieder flott gemacht worden. Und da sind jetzt lauter so Clubs drin, Kinos, auch irgendwie Läden und sonst was alles. Galerien. Genau, Galerien. Und auch unter anderem eben diese Dauerausstellung und dann noch eine kleine Sonderausstellungsfläche zum Haus der Geschichte und das Thema ist eben Alltag in der DDR. Und es ist kostenlos, der Eintritt. Ja, stimmt. Man wird empfangen und dann kriegt man irgendwie erstmal so wie aus dem Maschinengewehr geschossen, so ein Vortrag, was jetzt alles hier ist, was man alles ist und was man alles beachten muss und Masken aufsetzen und dann. Das war eigentlich sehr nett, aber auch sofort Bescheid. Aber ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie wenn man in so einen Laden geht und man will eigentlich nur mal gucken und man kriegt sofort von der Verkäuferin schon alles verkauft. So, hier, guck mal hier und wollen Sie mal und hier und ja. Man fühlt sich so ein bisschen ertappt, ne? Ja, man kommt da rein so, jetzt hören Sie mal zu. Genau. Also es ist total nett, aber das sind halt lauter mittelalte Herren, die da arbeiten, die natürlich dann auch in so Hemd und dunkler Hose da drin stehen, sehr offiziell dann wirken. Also es sind keine Prenzlauer Berger Hipster, die man da erwartet. Hey, nee. Habe ich sowieso nicht erwartet. Nee, aber könnte man ja auch so aufgeben. Oh Gott, das böse Wort. Lass uns schnell weiterreden. Genau. Was interessant ist, aber vielleicht können wir da auch am Ende nochmal drüber sprechen, weil das ist ja, also es gibt ja noch ein weiteres Museum in Berlin, was sich mit dem Thema DDR und auch wahrscheinlich auch Alltag der DDR auseinandersetzt, nämlich das DDR-Museum. Und da könnte man auch mal hingehen, aber ich will da immer nicht hingehen. Ja, stimmt, Martha will da nie hingehen, ich weiß nicht warum. und da könnte man auch mal fragen, was... Also wie stehen die in Beziehung zueinander? Und das eine ist privatwirtschaftlich und das andere ist, genau. Da haben wir das schon wieder. Das stimmt, das ist richtig, das ist ein Unterschied. Aber auch so sehr mal interessant zu erfahren, wie die mit dem Thema halt auch unterschiedlich umgehen oder so. Aber können wir jetzt nicht machen, weil wir waren ja noch alle nicht im Detail. Ich möchte nur noch mal betonen, wie gesagt, das ist kostenlos tatsächlich. Das finde ich tatsächlich... Also selbst wenn man nicht weiß, was einen da erwartet, und ich finde, es erwarten eine coole Ausstellung, finde ich es einfach ziemlich cool, dass es dieses Angebot im Haus der Geschichte gibt und das einfach kostenlos ist. Genau wie der Tränenpalast eben auch, dass man an so einem Ort wirklich eine ganze komplette Ausstellung besichtigen kann, ohne was zahlen zu müssen. Finde ich cool. Das ist super niedrigschwellig und es ist auch, also wenn wir jetzt da gleich im Einzelnen natürlich drüber sprechen, aber man kann vielleicht schon am Anfang an sagen, schon allein der kostenlose Eintritt, aber auch das gesamte Konzept ist super niedrigschwellig. Also ich finde, es ist offen für alle und wirklich auch für die, die davon noch nie was gehört haben, was deutsche Teilung angeht oder sowas. Also auch für Touristen vielleicht auch, aber auch für Leute, die sagen, dass sie eher nicht geschichtsinteressiert sind, ist es trotzdem ein ganz niedrigschwelliges Angebot. Konsequent zweisprachig gehalten, ne? Alles Deutsch, Englisch. Genau, die Texte sind verständlich. Ausnahmen. Es gibt einen schönen Audioguide, der auch nicht kurze zu lang Texte. Ist. Kurze Texte eben. Und ganz, ganz ansprechende Objekte. Da war Matthias auch ganz beruhigt, ne? Ach, wegen die Textlänge. Gott sei Dank. Die Textlänge ist wirklich vorbildlich, würde ich sagen. Vorbildlich, aber, 300 Zeichen oder sowas. Ja. Aber lasst uns doch mal anfangen. Also wir kamen da rein, haben dann die nette Einweisung bekommen. Ja. So. Und ihr seid erstmal so halb im Shop irgendwie versackt, weil es dann nette DDR und DDR-Andachts Produkte zu kaufen gibt. Mhm. Ja, aber nicht zu viel. Nee, ganz also ein paar Magnetchen und Postkarten gab's und Bücher. Seltsam gemachte Bücher. Ich weiß nicht, da können wir ja später nochmal drüber reden. Naja, egal. Fand, Und eigentlich hat man dann, also man steht quasi noch im Foyer rum und dann gibt es da dort schon so einen Einführungstext, der hängt aber so ein bisschen halb hinter der Wand gefühlt. Und auf der anderen Seite gibt es nochmal so einen Zeitstrahl, der irgendwie sagt irgendwie so Zweiter Weltkrieg, was ist danach eigentlich passiert, so bis heute, bis Wiedervereinigung und so weiter dann auch. Und dieser Einführungsteil ist halt quasi im Foyer. Ich finde aber dadurch, dass man sich da so sammelt mit seinen Leuten und alle gehen nochmal aufs Klo und so, übersieht man das dann fast. Also man steigt dann irgendwo so eine Metalltreppe hoch und dann poltert man so ein bisschen in die Ausstellung rein, wenn man das unten nicht wirklich gelesen hat. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm irgendwie, ehrlich gesagt. Weil es so, das Ganze ist schon so aufgebaut, dass es einen da abholt, wo man gerade ist, wenn du von der DDR noch nie was gehört hast, dann kannst du dich damit beschäftigen. Wenn du das Zeichen aber, also die haben so ein riesiges, dieses Symbol, dieses Ehrenkranz, Hammer und Zirkel. Ja. Nee, Zirkel. Zirkel. Meinst du doch. Symbol, also aber nur den Ehrenkranz eben davon an der Wand. Und wenn du das noch nie gehört hast, ich glaube, dann bleibst du, oder gesehen hast, dann bleibst du auch da stehen und beschäftigst dich da ein bisschen mit. Also ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass wir da so informiert sind, dass wir dann einfach sagen, ach komm, wir gehen jetzt in diese Ausstellung. Also ich glaube schon, dass man das erkennt als Einführungsraum. Darf ich nochmal kurz dazwischen dingsen, weil jetzt redet ihr so über Riesenobjekte und das Foyer und so, das hört sich jetzt alles so riesig groß an, aber vielleicht muss man nochmal kurz sagen, also diese Kulturbrauereien, dieses Gebäude, was da draufsteht, ist halt irgendwie Teil der Berliner Industriekultur. Also sprich, das sind Häuser, die die mal mindestens 120 Jahre auf dem Buckel haben. Deswegen ist die, also sind die ganzen Räumlichkeiten da drin jetzt nicht riesig groß und ausufernd, sondern relativ, naja, beengt will ich jetzt auch nicht sagen, aber schon alles ein bisschen näher stehend aneinander. Bisschen muggelig einfach. Bisschen muggelig, bisschen höhere Decken und so, ne? Also das, dass man sich das mal ein bisschen vorstellen kann. Das sind keine originären Museumsräume. Ja, genau. Ja. Ja. Und auch die einzelnen Abteilungen, Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, also einzigen Themenbereiche, die sind jetzt auch nicht so in Räumen voneinander abgetrennt. Das ist alles eher so verschwommen ineinander. Also wir kommen da hoch und man steht schon, hast du schon recht, man steht schon sehr krass direkt in der Ausstellung, aber das liegt auch daran, dass es eben im Grunde ja nur aus zwei großen oder größeren Räumen besteht und die sind dann wiederum aufgeteilt in ganz vielen Themenbereichen, die so ineinander verschwimmen, was ich aber auch nicht so schlimm finde, weil das, wenn man in diesem, also wenn man das Thema Alltag in der DDR hat, dann hat man ja auch dieses alltägliche Leben ist ja auch alles ineinander verschwommen, ne? Also dieses Arbeit, Wohnen oder so, also es ist alles so schon miteinander verzahnt, gerade ja. Eben in der DDR. Ja, also genau. Ich wollte eigentlich unsere schon länger nicht mehr passierte Museum-Bug-Kategorie wieder einläuten, nämlich den Museum-Bug Audio Guide Report. Yeah. Das mache ich jetzt mal kurz, weil es gibt nämlich auch einen Audioguide. Den kann also man kurz ganz praktisch mit einem QR-Code sich einfach. Ja. Kurz Intermezzo, bevor wir in die Ausstellung gehen, kann man sich nämlich auch pandemiebedingt, geben die normalerweise eigene Geräte raus. Das konnte man jetzt irgendwie nicht machen und deswegen macht man das mit seinem eigenen Smartphone und Kopfhörern und dann scannt man einen QR-Code und dann führt einen der QR-Code auf eine Webseite und die ist auch total, also die ist so total gut zu navigieren und so, ne? Und ich hatte so gedacht, ich müsste mir jetzt noch eine App runterladen und noch dies und das machen. Nee, aber es ist einfach auf die Webseite gehen, auf Play drücken, also ne, wenn man da die Nummer hat, so und dann geht's los. Also das fand ich irgendwie ziemlich barriereniedrig auch. Ja, voll. Und auch der Audio-Guide, das hat mir sehr gut gefallen. Der war sehr, sehr gut, sehr kurze, also sehr kurze Sequenzen, das war glaube ich alles unter 2 Minuten oder so. Nee, das war auch schon über, aber es war nicht, aber es war super, ich habe auch kurz. Einmal einen gehabt, der 2,5 hatte, aber. Ja, okay. Ja. Aber es war super kurzweilig, sehr schön gesprochen. Ja. Wirklich, also. Genau. Ich habe das echt, fand es gut so als Anker zu haben, auch ein bisschen um zu wissen, aha, ich bin jetzt in dem Thema Konsum oder ich bin in dem Thema Kita. Genau. Also es hat ein bisschen geholfen, das zu strukturieren, den Rundgang. Ich habe das tatsächlich überhaupt nicht reingehört. Ich habe gesehen, es funktioniert und es war dann gut, aber ich hatte nicht das Gefühl, ich bräuchte den Audioguide, weil die Ausstellung so gut funktioniert hat für mich schon. Mhm. Das fand ich ganz gut. Ich wollte euch noch was fragen und zwar jetzt. Oh nein, wir sollen uns was fragen. Keine Angst. Mir geht es nur darum, um dieses ganze Thema, quasi bevor wir in die Ausstellung wirklich eintauchen, weil es dann ja um die Vermittlung dieses Themas DDR-Geschichte, DDR im Alltag geht, wie eure Sozialisation mit diesem ganzen DDR-Geschichtsthema war, weil muss man gerade auf Toilette. oh, schwieriges Thema. Nee, weil tatsächlich irgendwie, ich bin so, ich meine, Jahrgang irgendwie 87 und irgendwie westsozialisiert. Ja, wir sind alle so Wessis. Ne? Wir sind alle, Moment, genau, das müssen wir vielleicht nochmal vorherstellen. Also Wessis unterhalten sich jetzt über die DDR. Ja, ja. Genau, damit ihr Bescheid wisst. Ja. Und jetzt schalten alle ab. Ich hatte halt das Gefühl, so im Schulunterricht damals war das so ungefähr das Letzte, was wir behandelt haben. So wirklich, da hört es dann irgendwie auf im Geschichtsunterricht. Mit dem Mauerbau. Ja, und ich hatte immer so das Gefühl, so, ich habe da überhaupt kein Verhältnis zu, warum machen da alle so ein Fass drum irgendwie, was soll das irgendwie? Mhm. Und dann in Bayern irgendwie studiert, da war das sowieso kein Thema irgendwie. Und dann aber war ich für ein paar Jahre in Wittenberg, irgendwie Sachsen-Anhalt, und da ist das natürlich dann schon irgendwie plötzlich ein Thema geworden und war so im Alltag auch so präsent. Und in Berlin natürlich läuft man an allen Ecken irgendwie dran vorbei, wobei Berlin natürlich immer noch mal ein Spezialbereich da irgendwie ist. Mhm. Und ich hatte halt nie so ein Gefühl, also so ein Gefühl dafür, was das eigentlich heißt, so DDR und vor allem Alltag in der DDR. Deswegen finde ich diese Ausstellung eben so spannend, weil die eben so ein Bild nochmal abgibt, was irgendwie sehr nah am Menschen dran ist, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Doch, bei mir war es, also ich habe ja eigentlich nur von meinen Eltern aus so DDR-Geschichten, weil meine Mutter da aufgewachsen ist, aber da war die Mauer noch nicht gebaut worden. Und danach ist sie nach Westdeutschland gegangen. gegangen worden. deswegen habe ich da eigentlich, also so von meiner Kindheit oder Jugend oder auch Studentenzeit habe ich überhaupt keine Beziehung dazu. Eigentlich jetzt erst, seit ich in Berlin wohne, habe ich irgendwie Freunde, die da groß geworden sind, bei denen es dann auch immer Soljanka zu essen gibt. Also es ist so lustig. Also sie, das ist so meine Berührung mit irgendwie Ostdeutschen ist, die kochen Soljanka und weiß nicht, waren beide im Sportverein ganz, ganz, ganz viel oder so. Also weiß ich nicht, das ist so, ja. Das ist so das Hängen geblieben. Okay, dann mache ich jetzt mal den, ich bin mit 9 Jahren dann irgendwie vor den Fernseher gesetzt worden, weil irgendwie was Großes irgendwie los war. Ich habe nicht kapiert, was das sein soll, warum ich jetzt aufstehen musste. Das war halt der Mauerfall. Habe ich irgendwie nicht verstanden damals. Also weswegen ich jetzt extra aufstehen musste. Meine Eltern waren total aufgeregt. Nee, aber also in der Schule, also ich bin in NRW aufgewachsen, in der Schule, so ähnlich wie du, Matthias, also ist man halt, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind irgendwie sowieso nur noch bis in die 60er Jahre irgendwie gekommen, mehr oder weniger. Ja, und dann ging es, weiß ich nicht, da nicht mehr viel drum. Und eigentlich habe ich mich erst wieder angefangen mit DDR zu beschäftigen, als ich halt irgendwie nach Berlin gezogen bin und da halt einfach irgendwie auch neue Freunde kennengelernt habe und die mir halt so ganz viel erzählt haben und dann die Eltern auch der Freunde kennengelernt habe. Und als ich dann in der Uni halt studiert habe, nicht sozialisiert. Ich bin in der BRD sozialisiert worden. Ja, weil ich finde, man kann sich natürlich die Frage stellen, warum gibt es denn überhaupt so ein Museum? Warum ist das so interessant, über den Alltag von Leuten in der DDR zu erzählen? Man könnte ja auch über den Alltag von Leuten irgendwo anders erzählen. Aber das ist so speziell dann auch nochmal. Und dieser Staat, das habe ich gelernt in der Ausbildung, durchdringt ja quasi alle Bereiche des Alltags, dass es eben wichtig ist, sich darüber irgendwie zu informieren. Und anfangen tut es in der Ausstellung mit dem Thema Arbeit, ja, erstmal ganz allgemein gesprochen, oder? Ja, das finde ich es ganz interessant, dass Sie eben diese Ausstellung Alltag in der DDR gemacht haben vom Thema, weil, wie du schon sagst, ist, dass sich das so durchdringt hat, aber das von der Vermittlungsebene aus, also jetzt mal aus der anderen Sicht, wie du hinkommst aus, ist das natürlich total dankbar, dass du Themen hast, die jeden irgendwie betreffen. Also, weiß nicht, Arbeit, Kita, Schule, was auch immer, oder Einkaufen oder Wohnen, das sind alles Themen, die uns ja jetzt auch betreffen. Und dann werden wir, eigentlich mit jedem Thema wird man schon abgeholt da, wo man gerade ist und kann das irgendwie so ein bisschen mehr nachvollziehen, wie es dann da war. Und bei der DDR ist es vielleicht dann wirklich nochmal eine ganz spezielle Sache, weil wenn du DDR hörst, denkst du gleich irgendein politisches System. Und wenn wir uns jetzt so betrachten, weiß ich nicht, vielleicht aufs Rückblicken kann man auch betrachten, dass uns das politische System jetzt gerade auch total durchdringt in allem unserem Alltag, weiß ich nicht, aber so fühle ich mich nicht. Also ich fühle mich nicht durchdrungen von unserem politischen System in allen meinen Alltagsentscheidungen. Und da war das schon sehr speziell in der DDR. Und das ist mir da auch irgendwie erst so richtig bewusst geworden. Also wenn ich was in der Schule gehört habe, dann war das immer irgendwie Gründung der SED, irgendwie sowas, 1949. Genau. Und wen interessiert's? Also wen interessiert's wirklich? Und da wurden jetzt eigentlich alles Geschichten erzählt, die wirklich interessant sind und die wirklich irgendwie einen berühren und die einen zum Schmunzeln bringen oder auch zum ein bisschen Gänsehaut auch vielleicht bringen. Also es ist viel nahbarer irgendwie, als was man so im Geschichtsunterricht hört. Ja, wieso, das ist eine interessante Frage. Ich muss jetzt auch, also wieso macht man irgendwie eine Ausstellung über Alltagsgeschichte, ne? Also jetzt auch mal. Aber ich finde das total genial. Also könntest du zum Beispiel auch, was war ein großes Thema im Geschichtsunterricht, ist natürlich die Französische Revolution. Hat auch mal ein Museumalltag während der Französischen Revolution gemacht. Nein, ich weiß nicht, es macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn wie mit der DDR. Aber naja, aber es ist, glaube ich, so, wenn ich kurz noch meine selbstgestellte Frage beantworten dürfte, so wie Martha tatsächlich gesagt hat, ne? Also, weil jeder was damit anfangen kann. Und nicht nur, also ich meine, Alltagsgeschichte kann man halt irgendwie als Historiker, ne, gibt es als historischen oder geschichtswissenschaftlichen Begriff, aber mit Alltag erreichst du halt einfach irgendwie auch, keine Ahnung, Oma Erna, weil. Und dann gerade die Alltagsgeschichte der DDR, irgendwie, klar, da muss man wahrscheinlich auch mal, also ne, diesen Ostalgiebegriff vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Das, auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie eine Ausstellung, die eine Lebenswirklichkeit von ganz, ganz, ganz, ganz vielen Deutschen versucht, historisch nochmal zu beleuchten. Aber Ich finde, das ist nicht nostalgisch. Ach so. Also so könnte man sie eventuell irgendwie begehen. Auf der anderen Seite bietet sie dann natürlich aber auch so total viele Möglichkeiten des Vergleichs, ne? Weil, also, keine Ahnung, wie ist mein Alltag heute gestrickt, ne? Also wie, was weiß ich, wie gehen meine Kinder irgendwie zur Schule, wie wird auf die aufgepasst, ne? Wie war das in der DDR, wie war das da geregelt, wie ist Arbeit irgendwie strukturiert und so weiter, also wo du auch immer hinguckst in dieser Ausstellung, du kannst immer das mit deiner jetzigen Lebenswirklichkeit vergleichen. Das ist cool. Mhm. Vor allem habe ich das Gefühl, es nimmt die Leute, soweit ich das beurteilen kann, die Leute in ihrer Lebensgeschichte auch irgendwie ernst. Also es ist halt nicht dieses, die DDR wird gegründet, dann ist die DDR ganz schlimm und dann gibt es irgendwie Aufstand und Mauerfall, sondern eigentlich diese Teile, also Gründung und Mauerfall kommen ja quasi gar nicht vor, sondern es geht wirklich um die Zeit dazwischen, also durch das Leben vor Ort und da geht es eben nicht darum zu zeigen, dass alles schlimm war, sondern die zeigen einfach wirklich, wie läuft der Alltag da eigentlich ab und man stößt dann selbst ganz oft an Punkte, wo man sagt, was ist das denn eigentlich? Das ist ja merkwürdig, stell dir das heute mal vor. Also ich meine, wir haben, wie gesagt, den Einstieg in der Ausstellung zum Thema irgendwie Arbeit und dann Martha meinte auch am Anfang, ist ja eigentlich auch ganz schön, alle arbeiten so auf ein Ziel hin, hat man das Gefühl. Und dann merkst du plötzlich, aber okay, es gibt diese Brigaden und so verschiedene Einsatzeinheiten quasi innerhalb der verschiedenen Betriebe und die werden natürlich genau irgendwie gemessen, wie viel sie arbeiten und dann gibt's da wieder geguckt, wer ist ja am produktivsten, was ich weiß und auf einmal plötzlich hast du wieder so einen Wettbewerb da drin, wo du denkst, das ist nicht das, was ich mir darunter vorgestellt hätte. Das finde ich super spannend. Das ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil jetzt kommt mir das eigentlich erst, dass sich am Anfang immer gedacht haben, ach, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Dieser Arbeitswille für einen selbst oder für die Gemeinschaft zu arbeiten, was ist denn daran schlecht? Jetzt arbeiten wir alle für irgendeinen Geldvermehrungsfirmen und für den Kapitalismus. Das ist doch viel besser, wenn man irgendwie das erarbeitet, was man braucht und wenn man die Ressourcen nicht verschwendet. Darum geht's doch eigentlich. Also eigentlich, ich habe mir echt immer gedacht, so, das ist doch eigentlich schlecht, gar nicht so schlecht. Oder auch mit der Kita. Die Kitas haben von 6 bis 18 Uhr offen. Ist doch super, das träumen viele von. Und die Frauen arbeiten alle. Ich finde, das ist ganz interessant gemacht, dass du am Anfang denkst, so, von der Idee her ist das doch alles, wollen wir das doch auch. Ist das doch gar nicht so schlecht. Aber dass man dann so ein bisschen diese Oberfläche abkratzt und dann merkt so, das ist ja mit ganz vielen Opfern verbunden, mit ganz vielen Regeln, mit ganz viel wenig Freiheit, Vorschriften, ja, mit dieser Wettbewerbsgedanke, der auch irgendwie so, also mit ganz vielen Widersprüchen auch. Also es ist so widersprüchlich, in sich widersprüchlich. Und das ist das wirklich, das finde ich sehr interessant, dass es das zum Nachdenken einen gebracht hat. Aber vielleicht kann man, nochmal einen Schritt zurücktreten, nämlich das tatsächlich, also dieser Beginn der Ausstellung, der war irgendwie, glaube ich, wenn ich jetzt im Rückblick darüber nachdenke, für mich irgendwie zentral. Weil weil du da die Strippen gezogen hast. Ja, weil ich mich da an den Schreibtisch gesetzt habe, ne? An den Schreibtisch von dem. Aber so ein Schreibtisch, es wurde auch alles so ein bisschen eingerichtet, also ab und zu waren so, wie nennt man das so? Das scenografische Elemente. Genau, wo man sich mal einen Schreibtisch setzen konnte. Genau, oder das war so ein richtiger, schöner, so ein 50er-Jahre-Schreibtisch. So ein Spind, genau, wo die Leute so ihre Helme und so reingehängt haben, so wie im Bergwerk und so. Genau, aber dieser Schreibtisch, der war wirklich sehr zentral. Jörg hat sich da gleich rangesetzt und es sah auch sehr authentisch aus, wie er da saß und dann diese schöne 60er-Jahre-Tapete und dann der Honecker noch so schön auf Jörg runtergeguckt, genau. Und sein ja, seine Aura abgegeben. Ich habe meine Autorität einfach mal ein bisschen spielen lassen. Genau. Aber ja. das war schön als Einstieg, weil das war irgendwie so, diese ganzen Überlegungen, diese ganzen Ideale, die wurden am Schreibtisch entworfen und vom Schreibtisch aus irgendwie in die Wirklichkeit gebracht. Genau, also was ich eigentlich noch sagen wollte, weswegen die so das so zentral für mich war, weswegen die Ausstellung mit Arbeitswelten begonnen haben, ist halt, dass es einfach gemäß sozusagen der ideologischen Ausrichtung, ne, des Marxismus, Leninismus oder der marxistischen Ausrichtung halt einfach natürlich sich alles um Arbeit um Arbeit dreht und somit dreht sich auch der Alltag irgendwie um Arbeit. Arbeit ist halt, der Arbeitsplatz ist halt irgendwie, so erzählt die Ausstellung, einfach das zentrale Scharnier im Alltag der DDR-Gesellschaft. Ne? Und darin gruppiert sich irgendwie alles. Da gruppiert sich das kulturelle Leben, darum gruppiert sich die Bildung, ja, Kitas, darum gruppiert sich der Konsum. Das konnte man da irgendwie zum Beispiel gut sehen. Das war jetzt irgendwie kein besonderes Objekt. Das war einfach nur so ein Lageplan, ich glaube, von Bergmann-Borsig hier in Berlin, so eine Firma, eine Fabrik. Und auf dem Lageplan haben sie einfach nur mal so kurz angezeichnet, wo auf dem Gelände der Fabrik halt alles war, ne? Die Kita, das Krankenhaus, ne? Also eigentlich alle Orte des nicht des täglichen Bedarfs, ja genau, waren halt irgendwie da an diesem Arbeitsplatz. Und das fand ich halt gut, dass sie das so als Einstieg halt einfach gebracht haben, damit man, also ich habe da so verstanden, okay, Alltag ist um die Arbeit herum gruppiert. Naja, auch die Hobbys, ne? Also ja. Die haben Fußball gespielt mit der innerhalb dieser Arbeits nicht nur unbedingt die Brigaden, aber in diesem Kollektiv, ja. Genau. Da hatten die Ballettunterricht, was war da noch? Irgendwie natürlich Orchester, Chor, alles. Wurde alles um den Arbeitgeber herum organisiert. Aber da auch wieder der Gedanke, oh, ist doch nicht schlecht, da kann ich kostenlos irgendwie diese ganzen Sachen machen, wofür ich da irgendwie super teuer Fitnessstudio-Gebühren sonst bezahlen müsste. Aber natürlich war das vor dem Hintergrund, dass du die Leute dann natürlich viel besser entweder bespitzeln kannst oder zusammen hast, die indoktrinieren kannst. Also dieser ganze vor welchem Hintergrund das alles so organisiert wurde, ist es richtig unheimlich. Ja. Also es wirkt so, auch das Museum wirkt so total entspannt und total offen und man kann diese Schränke gucken und man darf bestimmt auch zu Nicht-Pandemie-Zeiten ganz viel anfassen. Ne? Das war auch so schön, das war so einladend einfach. Aber wenn man so ein bisschen sich in die Thematik reingedenkt hat, war das eigentlich immer auch ein bisschen traurig. Also jetzt zum Beispiel ein Beispiel mit den Ballettschuhen. Da war eine Frau, die hat Ballettunterricht bekommen an ihrem Arbeitsplatz eben und das waren ihre Ballettschuhe. Und dann wurde auch erzählt eben, dass die, sie haben sogar aus Prag eine Ballettlehrerin da abgeworben und so. Also die haben sich wirklich ins Zeug gelegt dafür. Aber das war halt alles, damit die Leute möglichst viel Zeit innerhalb dieser Struktur, in dieser überwachbaren Struktur verbringen und nicht eben privat dann irgendwo hingehen. Und genau, das ist voll das Stichwort, weil ne, auf der einen Seite halt einfach alles irgendwie um die Arbeit drumherum gruppiert ist, so wie umgruppiert wurde, so wie es irgendwie die Strukturen oder auch die Obrigkeit in Anführungszeichen irgendwie sich auch ausgedacht hat. Aber natürlich gibt es halt auch irgendwie dieses Private. Und dieses Private hatte in der Ausstellung auch viel Raum. Ne? Da gab es dann zum Beispiel die eigene Wohnung, ne? Und den es war dann verknüpft mit Wohnungsbau. Da gab es aber auch zum Beispiel diese Datsche, die sie dann, das war ja ein Originalbausatz, ne? Es gab da wohl so Datschenbausätze, was ich auch noch nicht wusste, also wo man so ein Haus zusammenbauen konnte selber, was sie da wieder aufgebaut haben, wo halt irgendwie so auch der Rückzug von diesen offiziellen, sagen wir mal, von diesem offiziellen Alltag in Anführungszeichen irgendwie möglich war. Das, ja. Ich fand, da waren sowieso ganz spannende Objekte dabei. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen weiter. Also wir sind ja durch diesen Arbeitsbereich durchgegangen und dann kommt man eben am Bereich Kita, Jugend vorbei Und dann finde ich, einer der großen Bereiche ist auch das Thema Reisen natürlich, irgendwie Urlaub. Und da ist, ich glaube, das ist das Objekt, mit dem auch generell die das Museum quasi so ein bisschen wirbt, ist eben dieser, da steht ein Trabi natürlich irgendwie drin. Und auf dem Dach von dem ist so ein riesiges Zeltdach drauf. Also richtig hoch. Um dem konnte man in den Urlaub fahren und quasi dann den Trabi umwandeln in so eine Übernachtungsgelegenheit. Und das sieht wirklich super aus, weil der Trabi so richtig knallgrün ist auch und so. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil das ist so ein Bereich, natürlich Urlaub und so, das holt einen auch wieder ab. Und wir standen auch alle vor diesem Zelt und dachten so, wie cool ist das denn, dieses Zelt zu haben? Gleichzeitig weißt du, ja, wo kannst du aber dann damit hinfahren? Ne? Da gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und Ausreisen ins weit weg ins Ausland, auch schon wieder schwierig. Und deswegen versuchen es die Leute ja vor Ort irgendwie dann irgendwie gemütlich zu machen und da Möglichkeiten zu finden. Und ich habe, was wir am Anfang gesagt haben, es war nicht alles schlecht damals. Ich finde, das nimmt diese Ausstellung halt wirklich so ein bisschen ernst auch einfach. Also die zeigt wirklich, wie kreativ die Leute waren, wie sie das gemacht haben. Jörg, du hast die Datsche angesprochen. Ja, aber mit dem Auto, warte mal, mit dem Zelt, wie kreativ die waren. Das war nämlich privat hergestellt und das durfte er eigentlich auch nicht. Also du durftest ja keinen privaten Betrieb machen mit sowas. Wisst ihr, wie sie das umgangen haben? Total geil. Die haben einen Verein gegründet für Zelten Camping. Auf dem Auto. Nee, ja, wirklich so, ja. Zeltdach auf dem Autoverein und haben das bei so einem Autoverband irgendwie angemeldet. Also, dass sie sowas wie ein, nicht unbedingt Oldtimer-Verband sind, aber dass sie, ne, irgendwie sowas. Und dann waren sie ein Verein und dann konnten sie sowas machen. Ja, und, das war so total kreativ im Grunde, wie sie das umgangen haben, dass sie dann irgendwie keine Selbstständigen sind, sozusagen. Ja, bei der Datsche ist es, also, war auch so ein Beispiel irgendwie, natürlich ist ein Bausatz so, jeder gleich, ne? Jeder kriegt diesen Bausatz. Und dann haben sie aber aus irgendwelchen alten Metallteilen, haben sie sich einen extra Zaun geschweißt, irgendwie sie hinmachen konnten, der dann so verschnörkelt war. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Also das zeigt natürlich natürlich auch dieser Mangel, der da herrscht, einfach so, man hat nicht super viel Zeug, man kann nicht alles Mögliche machen, aber die Leute werden dadurch irgendwie super kreativ und gucken, wie sie trotzdem sowas Individuelles auch irgendwie in diesem gleichgeschalteten Bereich irgendwie, ja, wir gewinnen können. Genau, so die, so Mangelwirtschaft und dann wird man erfinderisch, ne, und alle fangen irgendwie an, selber was zu bauen. Das war es ja dieses Gelände, aber was ich auch cool fand in der Datsche war auch dieser Ventilator, den die irgendwie aus dem Tee-Ei, glaube ich, und noch irgendeinem anderen Ding sie irgendwie zusammengebaut haben. Also keine Ahnung, ne? Einfach so so notgedrungene Bastelkultur einfach auch. Ja. Ja, und ich hatte total Freude, das habe ich noch nie gehabt, an Texten, also an Textdokumenten. Also eigentlich lese ich mir grundsätzlich in Ausstellungen. Stimmt, du hast ganz viel gelesen, Martha, ne? Das hat mich voll gewundert. Ja, ich habe immer da gestanden und dachte mir so, Martha, die kann lesen? Texte? Normalerweise, also Texte lese ich mir ja schon gar nicht richtig durch. Aber was ich mir wirklich überhaupt nicht durchlese, ist Textdokumente. Ja, Flachware. Ne? Flachware, aber halt in Textform, ja. Aber habe ich dich aber auch schon lesen sehen, egal. Ja, egal, aber hier habe ich extrem viel gemacht und ich war echt froh, dass ich das gemacht habe, weil es sind so tolle Texte. Unter anderem 4 Schulaufsätze von Schülern aus der DDR, 9. Klasse, die sagen sollten, wie sie sich das Leben im Jahr 2010 vorstellen. Und jetzt? Köstlich. Gibt es eine Premiere auch wieder im Museum Back, nämlich die Museum Back Lesung. Und heute mit Martha Sahn und sie liest aus. Ja, ich lese jetzt erstmal aus dem einen Schulaufsatz von Annette, 9. Klasse, von 85. Also ich lese das nicht alles, keine Angst. Aber ein paar Sätze sind richtig geil. Also alle Menschen haben eine Arbeitsstelle, ein prächtiges Haus, einen Garten mit viel schönen Dingen darin. Jeder hat ein schönes Auto, welcher Unfälle verhindert. Und jetzt kommt's. Computer sind nicht unbedingt nötig. Und dann alles Mögliche. Und sehr schön, also sehr, sehr, sehr schöne Aufsätze. Ein bisschen traurig war der hier von, hier steht gar nicht von wem, ich denke mal von einem Mädchen, weil sie stellt sich vor, ich sehe mich schon an einem großen Schreibtisch bei einem Multimillionär als Sekretärin sitzen. Mein Mann wird eine große Autofirma besitzen und mich jeden Tag mit seinem Käfer abholen. Also auch ein schöner Traum. Also die wollte in die BRD anscheinend. Ja genau, die andere hier, die Evelyn ist auch restlos glücklich. Und ja, also es herrscht Frieden, genau. Krieg haben wir nicht und alles sowas. Also es sind schon sehr schöne Träume. Und die Lesung geht gleich weiter mit einem anderen Textdokument, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Genau, aber das, genau, das ist auch vielleicht nochmal, muss man auch nochmal sagen, also sind sehr viele auch so persönliche Geschichten irgendwie in die ganze Ausstellung eingewoben. Aber das macht es so lebendig und auch so schön. Also ich meine, kannst du dich nicht auch an solche Aufsätze erinnern? Also wir mussten auch sowas schreiben, also vielleicht nicht in 100 Jahren oder sowas, Ich finde einfach die Idee, diese Aufsätze da auszustellen, richtig gut. Und es hat auch, also ich finde, es holt irgendwie alle so ab und zeigt einfach ganz viel. Was mir gut gefallen hat, ist bei diesen Aufsätzen oder so Zitaten, die mal irgendwo sind und so, dass die da halt nicht die Lebensgeschichte von irgendeinem, den ich halt nicht kenne, super breit treten. Also ich finde, man hat das dann ganz oft in so Ausstellungen, dass dann so, wir erzählen das Thema XY anhand der Geschichte von dem und dem. Mhm. Und ich denke mir so, okay, der steht vielleicht exemplarisch für andere Gruppen und so, aber oft sind mir die Leute, muss ich echt sagen, ein bisschen wurscht. Ja. Mhm. Weil ich denke halt so, ja, ist vielleicht interessant, was du so gemacht hast, aber du bist jetzt ein Großer der Geschichte, so, weißt du so. Und gleichzeitig ist es natürlich aber super interessant zu hören, was die Leute zu sagen haben. Und dann finde ich so Schlaglichter wie hier mal ein Brief, hier mal ein Zitat, hier mal eine Aufnahme oder ein Interview, finde ich viel spannender, als die einzelnen Leute so komplett durchzudeklinieren. Ja. Mhm. Darf auch schon mal ein kleines Zitat von jemandem da sein, meinst du, Matze, ne? Darf ich, ja, finde ich. Okay. Nee, also generell ist die Ausstellung sehr, sehr gut kuratiert und ich finde auch überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, aber sie wirkt überhaupt nicht alt und langweilig. Also sie ist super aufregend gemacht, also so mit unterschiedlichen Arten von Darstellung von Objekten und auch unterschiedlichsten Objekten. Und sie hat, also ich finde total unlangweilig. Ja. unlangweilig gestaltet. Das ist das Beste, was man über eine Ausstellung sagen kann. Genau. Sie ist unlangweilig. Genau, also vielleicht können wir noch mal irgendwie ein bisschen weiter gucken. Also es sind ein paar Themen, die Ausstellung bespricht. Genau, hatten wir jetzt ja schon genannt. Also es geht dann irgendwie auch weiter natürlich irgendwie, wie du es jetzt gerade meintest, Martha, mit Konsum. Aber auch immer wieder zwischendrin, beziehungsweise kommt natürlich auch vor, also sprich die Überwachung, die es irgendwie gibt von seitens der Polizei, aber natürlich auch der Stasi, das wird halt auch natürlich thematisiert, weil die natürlich, wir haben gerade über diesen privaten Bereich irgendwie gesprochen, ein großes Interesse hatte, in diesen privaten Bereich der DDR-Bürgerinnen und Bürger irgendwie auch hineinzukommen. Wir haben auch, da gibt es auch das Thema sozusagen des Widerstandes, ne? Also wenn man jetzt gerade auch an die 80er Jahre denkt, die Umweltbibliothek, die so als Keimzelle des Widerstandes oder der Revolution vielleicht so auch ein bisschen gesehen werden will. Also auch so dieses intellektuellen Milieu spielt eine Rolle. Dieses Studentenmilieu so ein bisschen auch. Und was ich aber auch super interessant fand, und da komme ich jetzt mal gleich auf deine zweite Sache dazu sprechen, die du vielleicht vorlesen möchtest. Es gab halt, also das habe ich auch irgendwie relativ spät gelernt. Ich habe irgendwie früher mal an die DDR gedacht, so als so eine Art, weißt du, so einen totalitären Staat, wo man nur, wenn überhaupt, nur ganz, ne, so 1984 mäßig, wo man nur so ganz so leise, wenn man mal einen anderen Gedanken hatte, den nur hinter vorgehaltener Hand und so. Aber in der DDR es gibt halt so viele Möglichkeiten in der DDR eben halt auch, Widerspruch zu äußern. Ne? Also zum Beispiel diese schon angesprochenen Brigaden, ja, an der Arbeitsstelle waren halt solche Möglichkeiten, solche Plattformen, wo man quasi irgendwie Kritik an, ne, immer im kleinen abgehegten Bereich so äußern konnte. Ne? Was ist echt die Mangelwirtschaft anbelangt, die Arbeitsstrukturen oder wie man zusammengearbeitet hat oder und so weiter und so fort. Und genau sowas auch im Hinblick auf Konsum beispielsweise, ne? Und Martha, da hattest du noch irgendwie eine Sache irgendwie rausgefunden, wo es so einen Beschwerdebrief irgendwie gab. Ich weiß nicht mehr ganz genau, musst du nochmal kurz erklären. Also es ging, es ist ein Beschwerdebrief von einem Einzelhandelsunternehmen oder eben auch von einem Laden. An eine Produktionsfirma. Ah ja, okay. An eine Produktionsfirma. Ja. Und das ist wirklich köstlich. Also beiliegend übersenden wir Ihnen als Anschauungsmaterial dieses, in Anführungsstrichen, wunderschöne Modell eines Damenpullovers, an uns ausgeliefert in den Größen 46 bis 52. Wir hinter dem Ladentisch wagen uns kaum, diesen Pullover den Kunden anzubieten. Es wird so viel über die Verantwortung des Handels gesprochen und nach Möglichkeit versucht, ihm den schwarzen Peter zuzuschieben. Obwohl wir nach unserer Meinung bisher noch nie gefragt wurden, weder vom Großhandel und schon gar nicht von der Produktion. Der mit der Größe 48 bezeichnete Pullover hat die Breite einer Größe 54 und die Länge einer Größe 40. Wir wissen nicht, wie die Mitarbeiter von Mylana zu diesen seltsamen Abmessungen kommen. In Hoyerswerda leben jedenfalls keine so kleinen, viereckigen Menschen. Das ist der geilste Spruch. Und dann geht's noch weiter. Wenn man diesen Pullover in die Hände bekommt, so fragt man sich, da es ja kaum Damenpullover im Angebot gibt, wie es möglich ist, dass so verantwortungslos mit einem hochwertigen Strickmaterial umgegangen werden kann. Aus der Größe 52 hätte man zwei Pullover der Größe 38 machen können. Und dieser Käuferkreis ist sehr groß. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass wir von Mylana Pullover mit unglaublichen Abmessungen erhalten haben. Das letzte Mal war es ein Hemd-Pullover für Herren, sehr gefragt und der einzige, den wir bei SGB einkaufen konnten, aber auch zwei bis drei Nummern größer als wir ausgezeichnet. Also finde ich, da ist super viel drin. Also eben auch, sie beschwert sich, dass da Ressourcen verschwendet werden, dass da eben auch sie kann nichts anbieten. Also sie hat Käufer, die brauchen Pullover, aber sie kann ihnen nichts verkaufen. Und dass sie sich da beschwert, finde ich super. Ja. Und auch wie sie sich beschwert. Genau, und das ist halt, sowas ist halt irgendwie keine in die so Ausstellung immer so ein bisschen so reingestreuselt. Ja. Ne? Das Schöne ist halt, bei Objekten, mal so ein bisschen auf die Objektebene zu kommen, aus der Zeit ist, das kannst du auch lesen. Also da liegt ein Brief, das ist irgendwie gedruckt, glaube ich sogar. Und das oder alles, mit Schreibmaschine. Genau, das ist halt irgendwie lesbar. Ich meine, wie oft geht man in irgendwelche Ausstellungen, da steht dann da Brief von Alexander von Humboldt, steht davor, genau. Ja super, ich kann es aber nicht lesen. Du hast keinen Mehrwert davon. Mhm. Oder, es sei denn, es ist was neben daran, was das erläutert. Und das brauchst du hier gar nicht, weil das gut leserlich ist. Mhm. Ja, das sind schon tolle Objekte auch. Ja, genau. Und vielleicht zu dem Thema Konsum noch, weil Konsum ist so der letzte Bereich eigentlich auch der Ausstellung. Ja, ungefähr. Da geht es dann auch viel natürlich um diese Intershops und irgendwelche Waren, die aus dem Westen dann geschickt werden von der Tante aus dem Westen und so. Und ich finde es total nett gemacht. Da sind so Kisten, da sind die Waren dann so teilweise so drin aufbewahrt oder du hast Kataloge, die da irgendwo hängen, wo man denkt so, ach lustig, ich erinnere mich auch noch, wie wir früher irgendwie durch einen Quellekatalog geblättert haben, wer macht das heute noch so? Und dann gibt es irgendwie noch einen Bereich mit, da geht es um Printprodukte und Kiosk und sowas und da haben sie halt auch so einen Kiosk reingestellt und es macht viel mehr Spaß, um einen Nachbau eines Kiosks rumzugehen und zu gucken, was hängt denn da, was ist denn damals verkauft, macht viel mehr Spaß, als wenn die einfach nur flach in irgendwelchen Vitrinen liegen würden. Das ist echt der Punkt, das macht Spaß, also sie ist so gestaltet, die Ausstellung, dass sie einfach Spaß macht. Bei diesem Kiosk war es nämlich auch so, ich habe den Audioguide gehört und dann sagte der Sprecher irgendwie so, und hier haben wir so alle Ausgaben der Zeitung, von dem einen Tag, von, weiß nicht, 8 unterschiedlichen Zeitungen, aber jetzt schauen Sie mal genauer hin. Und dann schaut man halt genauer hin. Wie Sie sehen, steht überall das Gleiche drin. Also es ist so toll aufgefordert auch, sollte man dann zum Beispiel um den Kiosk rumgehen und dann war da so die kleine Tür, wo der Kioskbesitzer eigentlich reingeht, war dann so ein Spalt weit offen und hinter diesem Spalt waren die Zeitschriften, die der Kioskbesitzer eben für besondere Kunden unter dem Tresen zurückgehalten hat. Weil die Pornos. Nein, eben nicht. Also doch. Ganz. Doch, da auch, war doch so ein. Ja, aber ich meine. Also das ist mir aufgefallen. Okay, aber es war auch Eulenspiegel. Wenn ich nichts mitgenommen habe, das habe ich mitgenommen. Nee, es war ja, auch. Also, es waren einfach Zeitschriften, die nicht in hohen Auflagen produziert worden sind, also die es sehr wenig gab und die wollten sie eben für die Kunden zurückhalten, die sie vielleicht kennen oder die eben diese sogenannte Bückware war das. Aber auch interessant dann eben, dass bei diesen Zeitschriften wurde auch manchmal gesagt, ja, die es gab Zeitschriften, die waren sehr begehrt, aber sie waren deswegen in kleinerer oder geringerer Auflage, weil es eben nicht genug Material gab. Also es gab einfach keine Papier und keine Farben, um diese Zeitschriften zu drucken. Also es waren einfach immer so, in jedem Bereich im Grunde kam dieser Aspekt Mangelwirtschaft oder dieser Aspekt, wir wollen es gerne haben und wir wollen es gerne auch verkaufen, aber können wir leider nicht. Genau. Also es ist ganz interessant, fand ich das. Ja, und also zu dem Thema Westpaket ist mir noch irgendwie eingefallen, komischerweise irgendwie immer, wenn es über Westpaket, aber über Ostpakete spricht irgendwie keiner, ne? Also irgendwie wird das nie erzählt. Das ist ja auch, also ich meine, es gibt ja ein Paketeverkehr. Doch, bei meinen Führungen im DHM habe ich das gemacht. Ja? Ja, also es kam einmal so ein bisschen vor, dann hieß dann irgendwie, was weiß ich, also nicht richtig Ostpaket, aber diese Kamera wurde im Osten produziert, war ein Top-Markenprodukt eigentlich. Ja, ja, Praktika, da hat jeder drüber sich. Genau, haben sie im Westen. Alles Nonsens-Produkt. Und dann kam aber raus, dass die Preise, die sie im Westen dafür erzielt haben, nicht die Produktionskosten im Osten gedeckt haben. Genau. Also so Ansätze hat man auch. Aber ich meine, wie lange waren wir jetzt in der Ausstellung drin? Eine Stunde, anderthalb, so im Dreh, würde ich sagen. So im Dreh. Und ich finde, ich habe am Anfang so ein kleines Momentchen gebraucht, bis ich wieder drin war. Aber ich finde, dann ist es total spaßig, so ein entdeckendes durch die einzelnen Abteilungen laufen. Ja. Total super. Genau. Und vielleicht kommen wir jetzt auch langsam mal zum Fazit. Mhm. Oder was ich vielleicht noch sagen könnte, das Ende der Ausstellung fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen abrupt oder so. Also ein bisschen aus, ne? Es lief irgendwie Franze so ein bisschen aus. Dann stand man da noch so vor so Fotos, wo halt irgendwie so Alltagsszenen dargeboten wurden. Und dann war irgendwie Schluss. Also es war so, weiß ich nicht, man wurde so ein bisschen aus der DDR rausgeschubst. Ich kann mir das ausgewiesen. Ja. Ausgewiesen, ja. Ja, ich kann das, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es dann nicht noch so politisch wurde. Das ging ja noch im 1. Mai, glaube ich, ne? Auch noch ein bisschen. Ja, vielleicht, aber ich fand eigentlich ganz gut, mit diesen Fotos zu enden. Ich weiß nicht, ob das so gemeint war, weil wir haben das ja dann auch nicht so richtig verstanden, wie der Audioguide ging irgendwie andersrum egal. Ja. Aber sagen wir mal, mit diesen Fotos endet man. Und dann finde ich es gar nicht so schlecht, dass man, wenn man zum Beispiel zusammen, so wie wir, durch die Ausstellung gehen, was ich sehr empfehlen kann, weil man wirklich durch die Ausstellung sehr stark auch ins Gespräch kommt, finde ich. Oder geht auch mal mit einem Freund, der im Osten groß geworden ist, dadurch, das ist bestimmt noch viel spannender als mit uns langweiligen Wessis. Dann kann man vor dieser Fotowand vielleicht auch noch mal voll viel diskutieren. Ja, also das kann ich mir vorstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schülergruppe hätte, dann würde ich das machen. Dann, weil da eben wirklich nochmal alle Aspekte drin vorkommen und auch ein Foto haben sie so ein bisschen im Audioguide rausgepickt, wo da so eine Straße nicht ganz fertiggestellt war und die Kinder haben auf diesen Bausteinen gespielt und das zeigt auch mal wieder so. Ja, ja. Martha, du hast vollkommen recht, ist mir gerade aufgefallen. Das endet natürlich nur mit dieser Wand, weil das momentan die Pandemie-Wegeführung ist. Ich glaube schon. Ja. Als ich erstmal da war, bin ich auch andersrum gelaufen. Ja. Also siehst du, da haben wir es doch. Da haben wir es doch jetzt bewiesen. Das ist gar nicht. Bewiesen. Der Matthias hat bewiesen. Devisen. Also ich finde die Ausstellung super. War das jetzt schon dein Fazit? Das ist mein Fazit. Nein, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Das ist vermittlungstechnisch super, kuratorisch super. Es ist total unlangweilig. Ja. Es ist, temperaturmäßig auch eigentlich ganz super. Ja. Die Location ist cool. Location ist cool, man kann dann wieder was essen gehen. Ja, geht da sonntags hin, das ist vielleicht ein Tipp. Ja, sonntags ist nicht so viel los. Es ist immer Street Food Market vor allem, auch in der Kulturbrauerei. Das heißt, ihr könnt es machen wie wir, man geht schön in die Ausstellung und danach geht man lecker was essen. Und ich hänge vielleicht mein Fazit direkt auch dran. Also ich hatte auch super Spaß, wie gesagt, das zweite Mal jetzt da drin und trotzdem noch neue Sachen auch irgendwie entdeckt. Und ich finde, es sieht irgendwie, also dafür, dass es halt so ein kostenloses Ding ist, wo du wahrscheinlich super viele Stadtführungen bestimmt auch ihre Leute da irgendwie reinschmeißen und sagen, geht da mal durch. Und dafür ist die Ausstellung immer noch tipptopp. Und obwohl das auch eine Dauerausstellung ist, viel spannender gebaut, als ich sie in diversen großen deutschen Geschichtsmuseen immer mal wieder gesehen habe. Ja. Ja. Also Ich finde das cool. Und mein Tipp ist auch wirklich so, wenn man Berliner ist oder in Berlin wohnt oder auch von mir aus mal irgendwie einen Tag die Stadt besichtigt, ist das wirklich ein Museum, wo man auch wirklich dieses ganze Thema DDR, was ja sowieso mit Berlin irgendwie immer verbunden ist, viele wollen befassen sich mit dem Thema, wenn sie herkommen, was man sich gut angucken kann. Oder wenn man Besuch hat, also dann sagt man einfach, wisst ihr was, wo gehen wir hin, welches Museum wollen wir uns anschauen, wisst ihr was, wir gehen mal ein Stündchen da durch die Ausstellung Alltag in der DDR, dann hat man echt was gelernt über die Stadt, aber auch über DDR allgemein, tipptopp. Hm. Ja, über die Stadt weiß ich nicht, ob man was unbedingt was über die Stadt, aber ja. Das ist vielleicht. Ja, genau. Deswegen ist es auch cool, dass es kostenlos ist. Ja, genau. Ich glaube, dieser der Ausstellungsbau, der ist tatsächlich schon so, weiß ich nicht, der hat mich schon auch sehr stark an das Mutterhaus, sagen wir mal, in Bonn erinnert, weil das da auch sehr ähnlich ist. Also die haben das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das hat, glaube ich, einfach irgendwie so ein Ausstellungsbau Konzept. Corporate Design. So, ja, so ein Design irgendwie, glaube ich, so ein Designkatalog quasi entwickelt, nach denen die ihre Ausstellungen machen. Und die sind halt irgendwie immer so, ja, irgendwie, weiß ich nicht, wie man das nennt, so ein bisschen so quirlig, manchmal ein bisschen so gedrungen ineinander, nicht zu weit, alles voneinander entfernt. Irgendwie, man hat oft das Gefühl, man kann auch sich selbst am Ausstellungsbau so sich so reinsetzen und Sachen machen und so, ne? Das holt mich als Besucher irgendwie schon ziemlich gut ab. Das fand ich auch. Das ist vielleicht irgendwie eins der riesen Pluspunkte auch in der Ausstellung. Und ansonsten würde ich auch sagen, genau das, was ihr gesagt habt. Und um nochmal wieder zum Anfang irgendwie zurückzukommen, macht es irgendwie Spaß, in so Museen zu gehen, die so Alltagsgeschichte irgendwie auch zeigen, weil ich da immer irgendwie das direkt mit mir vergleichen kann und so. Das finde ich irgendwie immer gut, da habe ich immer was zu denken und zu überlegen und so. Finde ich cute. Und jetzt, wo ich euch gerade hier auf dem Sofa sitzen sehe und ich auf den DDR-Alltagsgeschichte ist ja auch überall, zum Beispiel, Matthias, dein Wohnzimmertisch, der sieht mir auch verdammt nach DDR aus. Ja, der stimmt so aus dem Westen, aber wahrscheinlich. Nee, glaube ich nicht. Der ist so abgeranzt, deswegen sieht er so nach Ost aus. Ich glaube, hast du bei Humana gekauft, das Ding? Nee, der ist von meiner Oma, das heißt ich. Ah, okay, alles gut. Der ist sogar noch ausziehbar. Ich hätte jetzt gedacht, weil, also, so, naja, egal, okay. So viel zu meinem Design. Du hast es noch nicht gesehen. Du hast es noch nicht verinnerlicht. Ich habe schon hier drunter geguckt, gerade, ob hier noch irgendwo ein Aufkleber drunter ist auf dem Tisch, wo irgendwie VEB so und so draufsteht. Egal. Ja, gut. Also Thumbs up vor Alltag in der DDR im Museum in der Kulturbrauerei. Geht da gerne hin. Und dann sind wir fast schon wieder am Ende angelangt. Jetzt muss ich nochmal fragen, was war nochmal das Ende? Achso, das Ende war das Ende mit Matthias. Genau, Matthias, kann es sein, dass wir jetzt neue Bewertungen auf iTunes bekommen, auf Apple Podcast bekommen haben? Also eine Bewertung haben wir bekommen von, ich kann jetzt gerade nicht nachschauen, die war auf jeden Fall sehr, sehr nett. Da ging es um darum, dass wir eine Perle des Museumspodcasts sind. Ja. Und das stimmt natürlich. Stimmt, ist richtig. Das genau. Gut beobachtet. Genau. Und dementsprechend ist das jetzt der Punkt, wo ihr aktiv werden könnt. Denn wenn ihr auch so viel Spaß an unserem Podcast haben wie wir, dann könnt ihr uns einen Gefallen tun. Und das ist tatsächlich der einfachste Weg, wie ihr uns was richtig Gutes tun könnt. Und zwar könnt ihr uns natürlich entweder was schreiben, könnt uns Hinweise geben, könnt sagen, hey, geht doch mal in das und das Museum. Ihr könnt uns einladen oder, und das ist wirklich ganz easy zu machen, ihr könnt uns eine Bewertung abgeben bei iTunes und einfach zwei Sätze schreiben, so finde ich gut, Museumspodcast rockt, dann das hilft uns nämlich, weil dann hören uns auch andere und denken sich auch, das ist ja nicht so ganz verkehrt. Oder vielleicht so ein Brief schreiben, wie die Kinder, von dem Martha gerade vorgelesen hat, was mit Museum Bug eigentlich im Jahr 2030? Wie sieht der denn da aus? Da fällt mir ein, es gab doch, ich habe hier Gerüchte gehört, es gäbe eine neue Formatidee, so wie soll die hier geteasert werden. Teasern wir die schon? Ich fände das nicht verkehrt. Wollen wir die teasern? Okay. Vielleicht könnt ihr, weil dann könnt ihr schon mal sagen, ob ihr das geil findet oder nicht. Ja. Ich finde doch alles geil, was wir im Museum machen. Ja, das ist ja klar, aber Matthias, willst du das kurz? Ja, oder ich habe damit das, ja gar nichts zu tun. Du willst es eigentlich gar nicht. Wir teasern das so weit an, dass wir sagen, es gibt eine neue Formatidee. Also ihr müsst genau, jetzt keine Angst haben. Genau, es gibt eine kleine neue Formatidee. Wir machen weiterhin unseren Museumpark. Keine Sorgen. Alles, also alles bleibt wie bisher, ja. Aber es gibt was Zusätzliches, also ein Add-on. Und das stellen wir euch dann irgendwann mal vor. Ja, das probieren wir jetzt vielleicht erstmal aus und dann gucken wir mal, lassen wir es mal durch die interne Qualitätsprüfung gehen. Und dann gucken wir mal, ne? Geht hier irgendwas durch eine interne Qualitätsprüfung? Ja, klar. Durch die Qualitätsprüfungsabteilung. Genau. Da sitzt der Matthias in so einem kleinen Raum und. Genau, ich bewerte euch dann im Vergleich zu den anderen Podcasts, die ich alle produziere, gucke, genau. Ob ihr. Hat immer so Stempel. Ja. Ich glaube, ich muss es bei meiner Brigade demnächst mal anmerken, dass ich das nicht gesagt bekommen habe, dass ich hier eine Qualitätsprüfung. Ja, also da, genau, könnt ihr euch vielleicht in Zukunft auch noch eine kleine Sache freuen, ne? So viel. Und dann breiten wir aber mal das Mäntelchen des Schweigens noch weiter dafür. Okay, Leute, das war jetzt, lasst mich kurz nachzählen, ich glaube die 18. Folge des Museum Bug Podcast. Wir sind schon echt uralt, im nächsten Februar oder März werden wir 2 Jahre alt, ne? Krass. Eine Party machen. Genau, dann machen wir eine Party, dann betrinken wir uns zur Abwechslung nicht mit Bier, sondern nehmen wir einen Schnappes. Nee. Genau, nee, da können wir uns noch was überlegen. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuhören und wir melden uns dann in, denke ich mal, für Woche wieder. Ne? Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, ihr Genossen. Tschüss.